meine Damen und Herren, RE nach Tübingen, Breitbahn Stadt Esslingen, Flochingen, wird gegen Reutlingen, Abfahrt 15 und 22, Verkehr Gleis 12. Wiederhole RE nach Tübingen, Abfahrt 15 und 22, Verkehr Gleis 12. Meine Damen und Herren, nach Gleis 1, fährt eine RE aus Nürnberg, an 15 und 18, wieder Vorsicht, Gleis 1. meine Damen und Herren, je nach Tübingen, Wobad, Cannstatt, Esslingen, Lochingen, Wendlingen, Reutlingen, Abfahrt 15 und 22, den Abfahrt Breitgleis 12. Ich wiederhole, je nach Tübingen, über Plottingen, Nürtingen, Reutlingen, steht am Fahrtbereichsgleis 12. meine Damen und Herren, der EAU ist Tübingen in Ankunft 1538, fährt nach Neiß-Elfheim. Wiederhole, der EAU ist Tübingen in Ankunft 1538, fährt nach Neiß-Elfheim. Meine Damen und Herren, Ehe aus Alter, Herkunft 1539, Vers 10a. Wiederhole, Ehe aus Alter, Herkunft 1539, Vers 10a. Meine Damen und Herren, Kreis 3 für deine Ehe aus Sigmund Wiel, Herkunft 1542, zu der Vorsitzenden Kreis 3.

Return, willkommen in Stuttgart Hauptbahnhof, ICE verweilt nach Karlsruhe, the next arrival is Time Ends. Ihre nächste Reisemöglichkeiten, ERE nach Lindau, Wuppertal in Ulm und Sektion 2, Gleis 13, C2292 nach Frankfurt am Main und Sektion 6 und Gleis 8, RB nach Heilbronn und Sektion 9, Gleis 4, RE nach Tübingen, U-Bahn-Anstalt Esslingen, Plochingen, Wendlingen, Reutlingen, Abfahrt 16.22, verkürten Gleis 11. Wiederhole RE nach Tübingen, Abfahrt 16.22, verkürten Gleis 11. Thank you. Dank, das fällt da auf den Haken. Was ist das hier? Landkreis Essingen, Tochtingen, Wendlingen, Reutlingen am Platz 17 und 22 und Kirchenkreis 11. Wiederhole, E nach Tübingen am Platz 16 und 22 und Kirchenkreis 11. E nach Tübingen, Oberbadkannstadt, Esslingen, Flochingen, Wendlingen, Reutlingen, Abfahrt 16 und 22, Verkehrsgleis 11. Wiederhole E nach Tübingen, Abfahrt 16 und 22, Verkehrsgleis 11. Kreis 1 für deine eher schwäbisch Reisenthalle, 618 für den Kursen Kreis 1. Fahrer des Wagens mit dem Kennzeichen Stuttgart, Quelle, Aktive 777, wird gebeten, um dem sein Fahrzeug zu entfernen. Wiederhole der Fahrer des Wagens mit dem Kennzeichen Stuttgart, Quelle, Aktive 777, wird gebeten, um dem sein Fahrzeug zu entfernen. Abendschau nach B, RE nach aus Tübingen, Ankunft 1638, wird nach 311 ein. Wiederhole, RE aus Tübingen, Ankunft 1638, wird nach 311 ein. Meine Damen und Herren, nach Gleis 1 führt eine RE aus Schondorf, Ankunft 1638, wieder Vorsicht nach Gleis 1. Meine Damen und Herren, der EOS Karlsruhe, Ankunft 1639, für den Minibus nach Gleis 12, 1 Kilometer. Der EOS Karlsruhe, Ankunft 1639, für den Minibus nach Gleis 12, 1. Thank you. Meine Damen und Herren, bewerten Sie Zugverlegungen. RE nach Karlsruhe, Ludwigsburg, Bietigheim, Freigleis, Werbung-Trotzheim, Abfahrt 1717, Verkehrsgleis 12. RB nach Ulm, Probandkanstadt Essen, Stockingen, Ebersbach, Göttingen, Süßen, Geisels, Schreiber, Abfahrt 1717, Verkehrsgleis 13. RE nach Bühne, Probandkanstadt Essen, Stockingen, Göttingen, Heuling, Abfahrt 1722, Verkehrsgleis 11. Ich wiederhole, RE nach Karlsruhe, Abfahrt 1717, Verkehrsgleis 12. RB nach Ulm, Abfahrt 1717, Verkehrsgleis 13. Und RE nach Tübingen, Abfahrt 1722, Verkehrsgleis 11. Kontern werfen sie zu Verlegungen. Arena Karlsruhe, Ludwigsburg, Wilhelm, Weinheit, Rammel, Pforzheim, Akkazit, 17. Kirchen, 12. Arena Köln, wo Bankanstalt Esslingen, Glocken in Ebersbach, Höcken, Süß, Geistig, Steiner, 17. Eulen, 13. Arena Kontreihe, Ludwig, Herr, Holtingen, in Bankach, Holstein, Akkazit, 18. Kirchen, 7. Arena Köln, Bankanstalt Esslingen, Glocken in Wettbingen, Eulen, Akkazit, 22. Kirchen, 11. Meine Damen und Herren, nach Gleis 4 für deine Reihe aus Karlsruhe, 5658, die Zugverwendung der Gleis 4. Arena Karlsruhe, Ludwigsburg, Wilhelm, Heinrich, Rabat, Pforzheim, Akkazit, 17, Verkehrsgleis 12. Arena Köln, Oberkastel, Essen, Trocken, Ebersbach, Verkehrswüsten, Kreisling, Scheiben, Akkazit, 17, Verkehrsgleis 13. Arena Gottwald, Oberkastel, Holpenstadt, Akkazit, 18, Verkehrsgleis 7. Arena Köln, Oberkastel, Essen, Trocken, Wettbewerb, Heuling, Akkazit, 22, Verkehrsgleis 11. Thank you. wahrscheinlich ja, es sind Zugverlegungen. Jena, Karlsruhe, Hauptbahnhof über Ludwigsburg, Wegern, Freigrenz, Frankfurt, Seimann, Frankfurt, 17, Gleis 12. Wegern, Ulm, Bahnhof, Lessing, Stocking, Ebersbach, Böckings, Wüst, Geisel, Steinhardt, Frankfurt, 17, Gleis 13. Jena, Holtheim, Wagner, Freudenstadt, Frankfurt, 18, Gleis 7. Jena, Tübingen, Bahnhof, Lessing, Stocking, Ebersbach, berichtige. Nach Bühne, wobei man stattdessen in Klopfing in München nach 1922 für den Preis 11. Zugverlegungen. Rena kam zu und bis vor Krieg kam 3-1, aber von seiner Tat 17:17 für Kälteweiß 12. Er bin nach Röhm, Oberkampf, stattdessen in Sonnen-Ebersbach, der bin in Wüstenkreis am Platz 17:17 für Weltmeist 30. Der Rena Gottwein, Oberkampf, Heutenstadt, am Platz 17:18 für Weltmeist 7. Der Rena, Röhm, Oberkampf, stattdessen in Sonnen-Ebersbach, Nürtingen, Heutenstadt, am Platz 17:22 für Weltmeist 11.